Du, trau mir nicht, dein Wut acht ich gering. Wird umkehrt wohl beschaffen sein. Ich sticker groß, du Zwerg dich klein. Du kleiner wirst wohl sein, der Knecht, und dünkst dich anders wär's gewesen. Das war ein Trug und ein Narrenwesen. Hab dich gehabt zu meinem Befehl. Und ich regiert in deiner Seele. Warst mir zu Diensten in Haus und Gassen. Ja, dich am Schnürle tanzen lassen. Warst mein Leib eigener Knecht und Sklav. Nein, du mein Hampelmann. Recht brav. Du Laf, du ungebrannter Narr, Erznarr du, Jägermann, sieh zu! Ich bleib da hier. Und wo bleibst du? Was ich in ihn hab eingelegt, danach hat er sich halt geregt. Das war ein Pracht und ein Ansehen, ein Auffahrt und ein Aufblähen und ein Verfluch, voll ließ sich rasen. Ward alles durch mich ihm eingeblasen. Und was ihn jetzt noch aufrecht hält, dass er nicht platt an Boden fällt und alle Viere von sich reckt und hätte ihn noch emporgesteckt, das ist allein sein Geld und Gut. Da! Hier! Springt all sein Lebensmut! Fällt aber in die Thron! Zurück! Und damit ist zu end dein Glück. Warte, lief irdische Tag. Ich geh nicht mit auf deinen Weg, geh nicht. Hier, lass dich allein, ganz bloß und nackt, in Not und Pein. Und also nichts, dein Hand ausrecken. Da hilft dein Tierchen und keine Blecken. Fährst in die Gruben nackt und bloß, so wie du kamst. Als Mutter schaut! Ist, als wenn eins gerufen hätte. Die Stimme war schwach und doch recht klar. Hilf Gott, dass es nicht meine Mutter war. Nur so viel erbarm dich meiner, lass das nicht meine Mutter sein. Jedermann! Hörst mich nicht! Jedermann! Ist ein krank Weib, soll sehen, wo sie bleibt. Mein Jedermann! Ich gehöre zu dir. Um deinetwillen liege ich hier. Wie soll denn das bewendet sein? Sieh, ich bin all die Werke dein. Meine Werke will ich jetzt nicht sehen. Ist nicht der Anblick, nach dem ich verlangt. Mich brauchst. Der Weg ist schreckbar weit. Bist auch noch ohne ein Geleit. Deswegen muss ich jetzt allein. Nein, ich will mit. Denn ich bin dein. Willst du mit mir gehen? Ob ich den Weg mit dir will gehen? Fragst du mich das, mein Jedermann? Wie du mich sehnlichst siehst an, ist mir, als hätte in meinem Leben nicht Freund noch Liebste, nicht Weib noch Mann mir einen solchen Blick gegeben. O Jedermann, dass du so später Stund dich kehrest zu meinem Auf und Mund. Hat dein Gesicht verhärmt und bleich und dünkt mich doch an Schönheit reich. Mir ist, je mehr ich dich ansehe, so mehr wird mir im Herzen weh. Und sämtlich auch vermischter weiß, dass ich mich nicht zu nehmen weiß. Mir ist, könnt deiner Augenschein durch meine Augen dringen ein. Ein großes Heil und Segen dann geschehe an einem armen Mann. Doch weiß ich, das ist nun versäumt. Und jetzt ist alles nur wie geträumt. Hättest erkannt in deinem Sinn, dass ich nicht völlig hässlich bin, wärest bei mir verblieben viel und fern der Welt und bösen Spiel. Und dich habe ich mögen erkennen nicht. War so verblendet mein Gesicht. Oh weh! Was sind wir für Wesen dann, wenn solches uns geschehen kann? Ich war ein Kelch, der vor dir stand, gefüllt vom Himmel bis an den Rand. Von Irdischem war darin kein Ding, drum schien ich deinen Augen gering. Oh, könnte ich sie ausreißen, beid! Mir wäre im Dunkeln nicht so bang, als dass sie mich falsch angeführt, mein Leben lang. Das ist die bitterbrennend Reu, das sind deine ungelittenen Leiden. Oh, könnten dein Herz sie schaffen neu, wie selig wäre das uns zwei. Wie an dem ganzen Wesen mein nicht eine Fieber jetzt nicht schreit. Zurück! Und kann nicht noch einmal und kommt nicht wieder. Hier wird kein zweites Mal gelebt. Jetzt weiß die aufgerissene Brust, als ich es nie zuvor gewusst, was dieses Wort bedeuten mag. Lieg hin und stirb, hier ist dein Tag. Das ist die bitterbrennend Reu, das sind deine ungelittenen Leiden. Oh, könnten dein Herz neu. Wie selig wäre das uns beiden. Werke, lass mir nicht im Stich. Bin sonst verloren, sicherlich. Hilfst du mir, Rechenschaft zu geben, vor dem der Herr ist über Tod und Leben und König in der Ewigkeit? Ich habe eine Schwester, Glaube genannt. Wenn die wollte sich erbitten lassen, dass sie mit dir zöge deine Straßen und tritt mit dir vor Gottes Gericht. Ruf sie, um alles. Die Zeit entflieht. Lieb Schwester! Der Mann ist schwer in Not. Magst ihm beistehen bei seinem Tod? Mir fehlt die Kraft, bin allzu schwach. Kann nicht vertreten seine Sache. Hast mich dein Leben lang verlacht und Gottes Wort für nichts geachtet. Geht nun in deiner Todesstund ein ander Red aus deinem Mund.